Viertes Kapitel: Warum die Fälschergenossenschaft die Taktik des absichtlichen Widerspruches anwenden musste. Erkannt zu haben, dass in den Evangelien bewusst und systematisch die Taktik des Widerspruches angewandt worden ist, bedeutet erst einen Anfang des Eindringens in das Konzeptionsschema der Jesusdichtung. Warum aber sah sich die Genossenschaft der Fälscher zu dieser seltsamen Verfahrensweise gezwungen? Mit dieser Frage haben wir uns jetzt zu beschäftigen. Es müssen schon allerwichtigste Gründe vorgelegen haben, die jenen Kreis kluger Männer veranlassten, sich so ausgiebig der Widerspruchstaktik zu bedienen. Es sei schon vorweg gesagt, dass der Zwang zum Widerspruch im tiefsten Grunde der christlichen Religion wurzelt, denn er entspringt den dialektischen Spannungen der christlichen Dogmenmasse. Bisher sind sozusagen nur äußerliche, untergeordnete Widersprüche in den Evangelien zur Sprache gekommen. Bedeutsamer, weil bis in die innerste Substanz des christlichen Glaubens dringend, sind diejenigen absichtlichen Differenzen, die nunmehr aufgedeckt und begutachtet werden sollen. Vorangehen möge eine lehrreiche Aufstellung der Hauptwidersprüche in der Sittenlehre Jesu, die Havindisch in einer Besprechung von A. Baye Le Moral de Evangelil bringt. Er unterscheidet 8 Gebiete, auf denen Jesu mehr oder weniger diametral entgegengesetzte Lehren zugeschrieben werden. Erstens Moral und Ritus. Jesus entwertet die alten Riten Sabbat, Tempelkult, Waschungen, Fasten. Jesus tritt für ihre Gültigkeit ein, setzt sogar neue Riten ein. Zweitens Moral und Glaube. Glaube an Gott genügt, ohne Glaube an Jesus Christus keine Rettung. Die Moral, die Liebe rettet uns, der Glaube genügt, ohne ihn keine Rettung. Drittens, Verantwortlichkeit und Freiheit. Jesus mutet den Menschen die Entscheidung zu, Prädestination und Verstockung, die Menschen erscheinen unfrei. Viertens, die Heilserkenntnis ist der Lohn. Der Lohn ist materiell. Fünftens, die Stellung zum Leben des Menschen. Achte das Leben des Menschen, hasse das Deinige. Jesus verbietet Mord, Krieg, Todesstrafe, verlangt Verzicht auf alle Gewalt, Freude über Verfolgungen, der Mensch darf töten und sein Leben lieben, in der Verfolgung fliehen. Drittens, der Reichtum. Hier steht einer kommunistisch-asketische, einer konservativen Wirtschaftsmoral gegenüber. Siebentens, die Familie. Ehe ist eine göttliche Einrichtung, Zölibat steht höher, man muss seine Frau verlassen. Die Fruchtbarkeit, die Unfruchtbarkeit der Ehe wird gepriesen. Ehre die Eltern, scheide dich von den Eltern. Achtens, Staat und Kirche. Unterwerft euch dem Staate, das Reich ist der Satan, Achtung vor den Gerichten, richtet nicht. Petrus und die Apostel haben die Leitung, niemand soll erster Herr, Lehrer sein. Es ist hier nicht erforderlich, jeden der genannten Widersprüche ausführlich zu untersuchen, das würde den Raum des ganzen Heftes beanspruchen. Nur grundsätzliche Betrachtungen sollen an das Ganze angeknüpft werden. Setzen wir nun einmal wieder voraus, die Evangelien seien natürliche Schriftenniederschläge aus dem Urchristentum. Wie ist dann das Dasein solcher tiefgehenden Widersprüche zu erklären? Seit Jahrhunderten hat sich der Scharfsinn der Theologen vergeblich um eine natürliche Lösung dieses für Gemüt und Glauben nachdenklicher Christen überaus peinlichen Problems abgemüht. Der kritische Theologe wiegt sich nun allerdings, wie wir wissen, in der Zuversicht mit seiner bekannten Patentlösung, die eine Seite ist ursprünglich, die andere des Widerspruches ist legendäre Neubildung, die Sachlage aufs Beste erklärt zu haben. Leider steht und fällt diese Erklärung mit der haltlosen Voraussetzung der angeblichen Gemeindelegende, denn alle diese Widersprüche sollen ja dadurch erst entstanden sein, dass urchristliche Gemeinde aus dogmatisch-kultischem Interesse Jesusworte erdichtete, die dann mit den ursprünglichen, echten Aussprüchen des Herrn kollidierten. Wir wissen, dass und warum das so heiß gesuchte Ursprüngliche der Lehre Jesu den Blicken der theologischen Forscher sich nie zeigen wird, weil es sich zum Phantom verflüchtigt, sobald man es irgendwo fassen will. Der Leser erinnere sich nur der zahlreichen, so kläglich gescheiterten Schichtenscheidungsversuche. Sollen wirklich urchristliche Männer so beschränkt gewesen sein, nicht einzusehen, dass man ganze Aufräumungsarbeit tun, das heißt, dass sich alle mit den neuen Jesusworten nicht übereinstimmenden ursprünglichen Aussprüche radikal umgestalten oder ganz unter den Tisch fegen müsse? Sie haben aber ihre erdichteten Jesu-Worte ohne jeden Arg friedlich neben die echten Aussprüche gestellt, ohne die schrille Dissonanz der gegensätzlichen Inhalte im geringsten zu beanstanden. Ja, es scheint so, als wären sie direkt darauf ausgegangen, Widersprüche zu schaffen, denn sogar jedes einzelne Evangelium für sich wimmelt von Selbstwidersprüchen. Nur fanatische Schichtensucher werden an solch naives Seelenleben urchristlicher Traditionsarbeiter, der Evangelisten, glauben können. Die liberale Modeerklärung der oben aufgezählten Widersprüche in der Lehre Jesu, teils ursprünglich, teils sekundär, versagt völlig.